Nun fallen aber die Diplomatiker über mich her und rufen: Ja, wir vernünftigen Leute von heutzutage handeln so vernünftig. Aber man darf die Vergangenheit in diesem Falle nicht durch die Gegenwart erklären. Denn die mittelalterlichen Menschen handelten nun einmal nicht vernünftig. Wenn sie Urkunden fälschten oder wenn sie echte Urkunden schrieben, taten sie gerade das uns Unverständliche. Mit Verlaub, an solche unvernünftig vernünftigen erwachsenen Kindsköpfe des Mittelalters glaubt nur ein Diplomatiker, sonst kein Mensch auf der Welt. Es handelte sich bei solchen Datumsangaben ja nicht um irgendwelche schwierigen Dinge, bei denen man sich hätte den Kopf zerbrechen müssen, sondern, und das werden auch die Fachleute zugestehen müssen, es handelte sich um Gedankengänge, mit denen Elementarschüler spielend leicht fertig werden können. Aber wer beruflich daran gewöhnt ist, bei seinen methodischen Untersuchungen stets die menschliche Dummheit als zuverlässigste aller Erklärungen präsent zu haben, der kann selbstverständlich unserem in Dom- und Klosterschulen gebildeten Vorfahren nicht einmal den Bildungsstand eines Elementarschülers einräumen. Und die ganze hochgepriesene fickersche Entdeckung der uneinheitlichen Datierung ist nichts anderes als ein Erklären vermittels abgrundloser menschlicher Dummheit der mittelalterlichen Urkundenschreiber. Verzweifelt wehren sich die Fachleute nun noch mit ihrer letzten Waffe: Aber die echten Urkunden beweisen es doch schwarz auf weiß und in unzähligen Fällen, dass die Notare im Mittelalter tatsächlich solche Halbidioten gewesen sind. Die nicht wegzuleugnenden Schriftstücke beweisen doch ihre Dummheit. Hierauf ist zu erwidern, dass die Urkunden mit den sogenannten uneinheitlichen, auf gut Deutsch blödsinnigen Datierungsangaben allerdings etwas beweisen, dass sie nämlich Fälschungen sind. Und zwar Machwerke aus der großen Aktion. Das beweist ganz schlagend eben die auch anhand dieser Gattung wieder aufgedeckte eigenartige Geistesverfassung mittelalterlicher Urkundenschreiber. Dreimal haben wir bisher diesen mittelalterlichen Menschen mit der absolut gleichen und absolut unmöglichen Geistesverfassung entdeckt. Zuerst in der Gestalt der angeblich praktischen Fälscher. Dann in der Vermummung der echten Urkundenschreiber, die nicht bis 20 zählen konnten, und zuletzt in der Hülle echter Schreiber, die nicht Tag und Ort in Übereinstimmung bringen konnten. Alle die Urkunden, die diesen unmöglichen mittelalterlichen Menschen voraussetzen, sind Resultate der spätmittelalterlichen universalen Fälschungsaktion. Wir sind an einem Haltepunkt unserer Untersuchung angelangt, an dem es nicht länger vermieden werden kann, sich mit einer ganz bestimmten Seite und Eigentümlichkeit der großen Fälschungsunternehmung zu befassen. Wir müssen damit der ausführlichen Darlegung des Wesens und der Urheber der universalen Aktion in einem späteren Teile dieses Werkes ein wenig vorgreifen. Die Fachleute der zünftigen Quellenforschung leiden an einer typischen Verengung des geistigen Blickfeldes, sodass sie gerade das Wichtigste und Wichtige nicht bemerken. Mit ihrer stark abgeblendeten Forschungslaterne leuchten sie hier und dahin und können dabei natürlich nicht die großen Zusammenhänge erkennen. Ihrem engen Blick ist es nun auch zu verdanken, dass sie in der Physiognomie der mittelalterlichen Überlieferung zwei höchst auffällige und verräterische Merkmale übersehen konnten. Folgende Erscheinung nämlich: In der gesamten Überlieferung des Mittelalters, und zwar gleich stark in der urkundlichen wie der literarischen Reihe, macht sich eine große Unsicherheit, ja eine förmliche Hilflosigkeit in den Angaben von Daten und Namen bemerkbar. An keinem Punkte ist die Geschichte so unsicher, widerspruchsvoll und fehlerhaft wie in den Angaben von Zahlen. Belege für diese Tatsache haben wir bereits rudelweise aus den praktischen Fälscherwerkstätten und den Kanzleien der Kaiser und Könige an uns vorüberziehen lassen, und auch im zweiten Teile werden noch Beispiele in Fülle beigebracht werden. Die Fachleute sehen diese Dinge natürlich auch, aber sie erblicken 1000 isolierte Punkte und nicht die Linie, die sich aus den Punkten zusammensetzt. Sie suchen krampfhaft nach 1000 einzelnen Gründen, wo doch die auffällige Erscheinung auf eine und dieselbe Generalursache zurückzuführen ist, auf die große Fälschungsaktion. Aber nun steht eine große Frage vor uns auf. Wie kommt es denn, dass bei der spätmittelalterlichen Aktion, die doch eine planmäßige gewesen sein muss, derartige Fehler und Widersprüche, wie sie uns beispielsweise in den Datierungen der Königsurkunden begegnen, unterlaufen konnten? Woher der chronologische Wirrwarr? Sollte man nicht annehmen müssen, die hochgebildete Fälschergenossenschaft des Spätmittelalters werde gerade der Chronologie eine ganz besonders scharfe Beachtung zugewandt haben? Zweifellos wird man das annehmen müssen. Zweifellos werden die Renaissancefälscher aufs Hartnäckigste mit dem Problem der Chronologie gerungen haben. Aber nun wollen wir uns die Situation klar machen, in der sich die Fälschergenossenschaft befand, als sie sich anschickte, ihren gewaltigen Plan zu verwirklichen.